Sunday Service, das gerade eben waren. Amor de Dias, die Band um Alison McLean, den ihr von The Clientele ansonsten auch kennt, hat mit The House at Sea eine sehr, sehr schöne Platte veröffentlicht, die auch letzte Woche ihr Album der Woche war. Davon gerade der Track A Day zu hören gewesen. Ja, und wer es dieses Mal beim Sunday Service Platte der Woche wird, wartet ab. Zur Auswahl in der letzten Stunde steht noch Musik von Johnny Fritz. Die Cold War Kids sind dabei, The Black Angels, Oni Sigoma Band und außerdem auch noch Elektronisches mit Leather Red. Alles davon ziemlich gut, alles davon immer noch eine Option für mich. Ich bin immer relativ kurzfristig und entscheide das dann so ein bisschen nach Lust und Laune. Weiter geht's aber erstmal mit einer neuen Single von Kishi Bashi, auch ein ganz neuer Künstler, zumindest für mich persönlich. Yeah. at the edge of the bed, looking at the faded pictures for you to see and me to see. Murder in colonies, land without rivers, raging in the middle of some sad destiny. Destiny, take one look to find my eye. Safety's in lebensbejahende Popmusik und irgendwie auch ein bisschen japanische Einflüsse mit dabei. Kishibashi war das. Der Herr heißt wirklich so mit Nachnamen Kishibashi in einem Wort zusammengeschrieben. Er kommt aus Seattle, also aus den USA und hat Musik gemacht unter anderem bei Jupiter One, so heißen die. Da war er Gründungsmitglied und ist auch ansonsten Touring-Member von Regina Spektor oder auch von Off Montreal. Und an Off Montreal, an deren Komplexität kommt das auch ran hier, der Track Bright Eyes von Kishibashi und das Ganze vom Album 151A. Nach so viel Pop, hier etwas Elektronisches mit Emika, ihre neue Single heißt Searching. I'm not your lusty, makes way. I'm a searcher once again. Musiker heißt eigentlich Ema Jolly, hat tschechische Wurzeln, ist aufgewachsen, aber in England und inzwischen in Berlin ansässig und hat 2011 ihr Debütalbum veröffentlicht. Mit ziemlich großem Erfolg, glaube ich, zumindest was die Kritikermeinung angeht. Jetzt gibt es mit DVA demnächst dem Nachfolger von Emika. Davon war der Track Searching zu hören. Wir bleiben elektronisch und mit einem Duo aus England, aus Wolverhampton geht's weiter. Und zwar mit Leatherette und dem Track, der da heißt D&T. Die Gitarre gerade so richtig gut war, hat mich so ein bisschen an Daft Punk erinnert, die auch ganz gerne immer so ein bisschen die Rocker raushängen lassen. Leatherette waren das gerade mit dem Track D&T. Leatherette, ein Duo aus Wolverhampton, die hier mit dem gleichnamigen Album Leatherette eine wirklich wunderschöne, spannende Platte abliefern. Die Musik da drauf ziemlich unterschiedlich, mal ein bisschen Songs dabei, weil auch gesungen wird, mal ein bisschen eher so eine Hausschiene, mal auch irgendwie, gerade eben gehört, mehr Synthie- und Gitarrenklänge, mal gibt es irgendwie Dubglitch dabei. Also alles, was das Herz begehrt, ziemlich spannend gemacht, ziemlich durch den Wolf gedreht, keine Scheuklappen rechts und links, egal was die Szene sagt, egal ob das cheesy klingt oder auch nicht. Die Jungs trauen sich was, haben Spaß dabei und vor allem die Live-Shows von Leatherette sollen ziemlich großartig sein. Man darf gespannt sein. Sie waren, glaube ich, gerade in Berlin irgendwo mal zu Gast. Ansonsten noch nicht großartig hier in Erscheinung getreten, soweit ich weiß. Noch ein Track von Leatherette und zwar Restless, in diesem Fall an den Vocals Natascha Kmeto zu hören. Das gerade eben mit dem sehr schönen Track Restless an den Vocals Natasha Kmeto zu hören gewesen. Tomorrow's World als nächstes, das ist ein Projekt von Jean Benoit Dunkel, den kennt man als eine Hälfte von R. Zusammen mit der Musikerin Louis Hater hat sie, die kennt man von New Young Pony Club, haben sie dieses Gemeinschaftsprojekt Tomorrow's World gegründet und deren gleichnamiges Album erscheint diese Woche. Auch sehr, sehr schöne Popmusik, wie ich finde. Hier kommt A Heart That Beats For Me. He said, come to the edge. He took her hand and then they flew beyond the impossible. Mm-hmm. to the future. That Beats For Me. Das waren Tomorrow's World. Und was ich den beiden Mitstreitern hier auf jeden Fall anrechnen würde, ist, dass das wieder nach R klingt. Wie gesagt, Jean-Benoît Dunkel von R ist mit dabei. Und auch nicht nach dem New Young Pony Club, dem Projekt von Lou Hater, die Dame, die hier an den Vocals zu hören war, sondern irgendwie so eine, auch nicht wirklich eine Mischung aus beiden, aber auf jeden Fall ganz gut gemacht hier, Tomorrow's World, das gleich betitelte Album, auch davon noch ein Song und der heißt Drive. Thank you. Der Track Drive war zu hören von Tomorrow's World vom gleichnamigen Album Musik aus Frankreich-England. Die Cold War Kids kommen hingegen aus Los Angeles. Die Band ist zu viert, machen zusammen Musik seit 2004 und sind auch ziemlich erfolgreich. Die neue Platte Dear Miss Lonely Hearts erschien letzte Woche. Davon hören wir den Track Loner Face. They're calling you a genius. Is that why? Defeated, swing hard. You think that you could beat your bear? Ihr hört den Sunday Service und die schönen abgehangenen Psychedelic Songs gerade eben kamen von den Black Angels von ihrem Album Dead Meadow und Indigo Meadow heißt es und das ist hier auch Album der Woche beim Sunday Service. Indigo Meadow hieß auch der Track gerade eben, den wir hörten als Einstieg und die Band kommt aus Austin, Texas, gegründet 2004 und benannt nach einem Velvet Underground Song, der da heißt The Black Angels Death Song und ich meine, wer sich nach einem Velvet Underground Song benennt, der kann eigentlich gar nicht schlecht sein. Die Band hat hier ihre vierte Platte veröffentlicht und wir hören noch einen Track davon. So ein bisschen der Hit des Albums Don't Play With Guns, die Black Angels. With Guns, die Black Angels und bei dem Sound hier gerade fühle ich mich auch so ein bisschen erinnert an das, was Spaceman 3 so gemacht haben, zumindest was die Gitarren-Sounds betrifft. Klar, ganz andere Vocals so, aber vom Sound her kommt das schon einigermaßen hin. Die Black Angels, wie gesagt, aus Austin, Texas, haben hier ihre vierte Platte veröffentlicht. Das vorherige Werk Phosphine war wohl relativ erfolgreich. Ich kenne es selber gar nicht, muss ich gestehen. Die Band auch vorher noch nie so richtig irgendwie auf dem Schirm gehabt. Aber man lernt ja nie aus, ne? Auch eine vierte Platte kann dann doch mal überraschen. Deshalb auch Album der Woche hier, die Black Angels mit diesem wirklich ziemlich fulminanten Werk, muss ich sagen. Jeder Track ziemlich spannend gemacht, da kommt keine Langeweile auf, alles irgendwie unterschiedlich vom Sound her. Es gab gerade Besetzungswechsel, ein langjähriger Bassist, glaube ich, ist ausgestiegen bei der Band, Nate Ryan heißt er, aber so richtig, ich höre da zumindest keinen Unterschied raus, weil ich die Band ja auch vorher gar nicht kannte, wie gesagt. Noch ein Track von den Black Angels und zwar The Day. Das war The Day von den Black Angels vom Album Indigo Meadow. Platte der Woche beim Sunday Service. Auch mehr dazu auf der Homepage nachzulesen unter sundayservice.de. Wir machen einen kleinen Ausflug nach Afrika mit der Ovini Sigoma Band. Die klingen nicht unbedingt immer afrikanisch. Hört einfach mal selbst rein. Danach ein paar mehr Infos zu dieser großartigen Platte auch. John, pinyurumbo kupi. ule ukimi ongo yade wayonya kora nena di no kimi ongo yade Winnie Sigoma Band mit dem Track Yukimvi und das Ganze vom Album Power Punch. Das ganze Projekt hier, die Owini Sigoma Band, begann 2009, als 5 Londoner Musiker nach Nairobi gingen, um dort Musik zu machen mit 2 dort ansässigen Musikern, Joseph Nyamagu und Charles Owoko. Und die haben so ein bisschen diesen ostafrikanischen Sound sozusagen hier aufgegriffen. Damals gab es auch eine Platte, jetzt gibt es sozusagen die Retourkutsche. Und zwar haben dann diese 5 Londoner Musiker, in diesem Fall die beiden aus Nairobi, mal nach London eingeladen und dort im Studio eine Platte aufzunehmen. Rausgekommen ist dieses Album Power Punch. Ich finde die wirklich ziemlich spannend, diese Platte. Man hört natürlich ganz klar afrikanische Einflüsse raus, aber auch so ein bisschen, sage ich mal, moderne westliche Elektronikansätze manchmal. Man hat ein bisschen das Gefühl, als ob man Hot Chip lauschen würde, als wenn sie afrikanische Einflüsse auf einmal machen würden. Natürlich noch ganze 3 Spuren besser das Ganze, als Hot Chip das wahrscheinlich hinkriegen würden, weil sie ihr doch immer nach Hot Chip klingen würden. Egal, bevor ich mir hier einen Wolf rede, noch ein Track von diesem Album Power Punch von dem Owini Sigoma Band, der Track All Together, und ich finde, da klingen sie total nach den ganz, ganz frühen Sea and Cake, die Band um Sam Prekop aus Chicago, die auch immer so ein bisschen afrikanische Einflüsse, zumindest was die Rhythmik betrifft, drin hatte in ihren Songs. You. You thought I'd miss it since the field ain't plowed and the weeds covered up the sign. Hey, well, ain't it your birthday? Then why aren't you smiling? I just drove 250 miles in the middle of the night on an empty tank, dodging deer along the way. On the Central Virginia moonlight byway, brought to you by this small town. I always thought I could come home too. Oh, but I guess I was wrong. Josh Headland. The doorway, I wanna come inside and sing happy birthday. Say hi to your mama, eat a piece of cake, and tell your little brother dirty jokes. I wanna lie to everybody about the star I am, the big city life that I'm living, all of the money that they're trying to give me, just to sign a couple compact discs. Hey, well, ain't it your birthday? Then why aren't you smiling? I just drove 250 miles in the middle of the night on an empty tank, dodging beer along the way. On the Central Virginia moonlight byway, brought to you by this small town. I always thought I could come home too. Oh, well, I guess I was wrong. All right. Is it one of those times when you think I should back down? Just let it go instead of slamming my foot down. Bow my head at the feet of the queen instead of taking out a prison guard. Or deceiving myself and shutting out my friends. It doesn't seem like a very good way to live. Seems kinda like you're trying too hard to win, but you're losing yourself in the game. Hey, well, ain't it your birthday? Then why aren't you smiling? I just drove 250 miles in the middle of the night on an empty tank, dodging deer along the way. On the Central Virginia moonlight byway, brought to you by this small town. Always thought I could come home too. Oh, well, I guess I was wrong. All right. It Your Birthday. Das war ein Track von Johnny Fritz, einem Songwriter aus den USA, der mit Dead Country eine Platte aufgenommen hat, die bei einigen Tracks klingt, als wenn Jonathan Richman mit Falsettstimme singen würde. Nicht gerade bei dem eben gehörten Track, aber bei einigen anderen. Das war der Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Den Abschluss, den macht heute Solist, das Projekt von dem Kreidler Schlagzeuger Thomas Klein. Der mit Lead eine neue Platte am Start und davon hier der Track Polar.